Neuntes Kapitel. Das Dilemma der Allesfresser. Wann ist Ekel politisch? Abscheuliche Taten. Stellen Sie sich vor, Freunde haben Ihnen einen Vintage-Pullover zum Geburtstag geschenkt. Das Kleidungsstück ist chemisch gereinigt, geruchslos und sieht aus wie neu. Tatsächlich handelt es sich um einen Pullover, den Adolf Hitler getragen hat. Würden Sie ihn anziehen? Diese Frage hat Paul Rosin seinen Versuchspersonen gestellt. Die meisten lehnten ab. Auch hier liegt Kontaktmagie zugrunde. Selbst wenn kein Molekül von Hitlers Körper mehr am Pullover hängt, ist er durch Berührung verunreinigt. Aber offenbar bewertete Ekel die Situation hier nicht als biologisch, sondern als moralisch infektiös. Ein anderes Beispiel. Sie werden verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert und benötigen eine Blutspende. Der einzige Spender, der Ihre Blutgruppe hat, ist ein vorbestrafter Pädophiler. Würden Sie Blut von ihm annehmen? Auch hier stimmen die wenigsten zu, obwohl das Spenderblut sicher keine Pädophiliekeime enthält. Die Verbindung von Ekel und Moral spiegelt sich auch in unserem Sprachgebrauch wider. Wer Kinder sexuell missbraucht, den bezeichnen wir als verkommen und seine Taten als abstoßend. Wir reagieren auf Sexualverbrecher mit Verachtung, also mit einer Mischung aus Wut und Ekel. Verachtung empfinden wir auch gegenüber unliebsamen Gruppen. So haben sich Versuchspersonen in den USA deutlich messbar geekelt, als sie einen Aufmarsch von Neonazis gesehen haben, die sie verurteilten. Ekel liegt aber vor allem dem moralischen Grundprinzip Reinheit zugrunde, das sich um Sex, Nahrung und den Tod dreht, und dem Prinzip Loyalität, bei dem es um Treue und Verrat geht. Wer diese Prinzipien verletzt, offenbart in den Augen von traditionell denkenden Menschen seine tierische Natur. Auch das zeigt sich manchmal im Sprachgebrauch. Der Satz, er benimmt sich wie ein Schwein, ist ein ästhetisches Urteil, das einen moralischen Unterton hat. Bei Ausdrücken wie hinterhältige Schlange, miese Ratte und Kumpelschwein ist das Urteil eindeutig moralisch.